Aufgabe 3c. Online einkaufen. Hier, diese Hose ist doch schön. Welche meinst du? Die rote da, ganz links. Naja, ich weiß nicht. Aber da, diese hier in Grau. Die sieht gut aus. Und der Pullover dazu. Dieser Pullover? Nö, der ist nicht gut. Der ist doch schrecklich. Also, ich finde ihn gut. Aber hier, das T-Shirt ist doch super. Toll. Welches denn? Na, dieses hier, in Blau und Weiß. Das da? Nee, ein T-Shirt muss doch Farbe haben. Blau und Weiß ist doch langweilig. Aber das hier? Wo? Meinst du das Rote? Naja. Kannst du das groß machen, bitte? Ich möchte es genau ansehen. Ist doch gut, nicht? Ja, doch, da hast du recht. Und Rot steht dir gut. Und dazu eine coole Jeans. Hier, diese da, die sieht gut aus. Welche meinst du? Die ganz links. Das rote T-Shirt und die Jeans, das passt gut. Meinst du nicht? Ja, schon, aber die Jeans ist sehr teuer. Und ich suche eigentlich nur einen Pullover. Ja, sag das doch gleich. Ich meine, du kannst doch...